Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer App, also weniger ein Test, eher nochmal ein Hinweis darauf, dass es das gibt. Die Rede ist von Pixelmator für iOS. Pixelmator gibt es ja auch auf dem Mac und ja, da habe ich es auch schon ab und an benutzt. Bin aber noch lange nicht da eingestiegen, was man damit überhaupt machen kann. Bildbearbeitung und wir stehen ein wenig auf dem Kriegsfuß. Und unter iOS genauso wie unter Android nutze ich persönlich für mich beinahe am liebsten irgendwie solche Programme wie Snapseed oder sowas. Ein bisschen Finger hoch und runter wischen und schon sieht man Veränderungen. Für diejenigen unter euch, die es ein bisschen anspruchsvoller wollen, ist Pixelmator sicherlich eine gute Empfehlung. Ist eine Universal App. 4,99 kostet der Spaß, was natürlich nicht wirklich viel ist. 92,9 Megabyte ist die App groß und Version 2.1 liegt vor. Ich lese einmal kurz vor, was man damit machen kann. Es gibt kreative Werkzeuge. Es gibt Dutzende wunderschön designte Vorlagen. Man kann Fotos mit Effekten, einem Rahmen bereichern oder tolle Collagen erstellen. Man kann Wörter, Sätze oder einen Titel zu Bildern hinzufügen. Lassen Sie den Text mittels fortgeschrittener typografischer Funktionen toll aussehen. Sie können auf einfache Art und Weise Formen hinzufügen, erstellen, kombinieren und bearbeiten. Fügen Sie ohne großen Aufwand Schatten, Füllungen und Striche hinzu. Es gibt auch leistungsstarke und vollwertige Malwerkzeuge. Malen Sie mit Pixelmator, wie Sie es auf einer Leinwand tun würden. Wählen Sie aus realistischen bis hin zu stilisierten Pinseln in allen Größen und Formen. Verwenden Sie unterschiedliche Pinselgrößen und passen Sie die Deckkraft an. Es gibt auch dann noch Farbkorrekturwerkzeuge. Da kann man dann zum Beispiel die Farbstufen, Farbverlaufskurven, Helligkeit, Kontrast und vieles mehr anpassen. Entfernen Sie Farbstiche und stellen Sie den richtigen Weißabgleich ein. Dafür habe ich das tatsächlich auch schon mal benutzt. Es gibt Retuschierwerkzeuge. Man kann Kratzer reparieren. Entfernen. Funktioniert recht gut. Lassen Sie Makel von Ihren Fotos verschwinden. Entfernen oder ordnen Sie Objekte in einer Komposition neu an. Rote Augen kann man mit einem Klick loswerden. Es gibt dann noch irgendwelche natürlich Farbeffekte, irgendwie Vintage und sowas. Verleihen Sie Ihren Bildern mit Lichtlöchern einen atemberaubenden, retroartischen, erleuchteten Look. Sowas geht auch. Es gibt verschiedene Ebenenstile. Kompatibilität ist vielleicht noch ganz interessant. Öffnen und sichern Sie Bilder mit PSD, JPEG, PNG, PDF und vielen anderen gängigen Formaten. Öffnen und sichern Sie Photoshop-Bilder mit Ebenen. Sichern und greifen Sie auf Bilder in iCloud Drive zu, um sie in anderen Apps zu öffnen. iCloud und teilen. Lassen Sie iCloud automatisch Ihre bearbeiteten Bilder sichern und befördern Sie Ihre Arbeit nahtlos auf all Ihre Geräte. Sie können auf das manuelle Sichern Ihrer Dokumente dank des automatischen Sicherns komplett vergessen. Versenden Sie Ihre Fotos via E-Mail direkt von Pixelmator aus, exklusiv für das iPad entwickelt. Läuft aber, wie gesagt, ist eine Universal App, läuft auch ohne Probleme. Zum Beispiel auf dem iPhone 6, iPhone 6 Plus wahrscheinlich auch. Ja, und sicherlich auf den neuen Geräten 6S und 6S Plus ebenfalls. Wie gesagt, ich bin weder in die Desktop-Version von Pixelmator arg durchgestiegen, noch habe ich jetzt sonderlich große Sachen mit Pixelmator unter iOS gemacht, hier und da mal einen Effekt hinzugefügt oder einen Kratzer oder eine Verfärbung in einem eingescannten Bild entfernt oder so sonst etwas oder so etwas. Aber für 4,99 kann man sich das durchaus mal leisten, weil da hat man schon, wenn ich mich nicht täusche, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Ahnung davon hat, aber schon ein recht professionell wirkendes und machtvolles